glaub, sie werden nie verstehen, warum wir so sind. Sie denken nur an sich selbst und nicht an Frau und Kind. Sie vergaßen die Heimat, die man einst so geliebt. So sucht man einfach andere, denen man die eigene Schuld gibt. Alles, was wir fühlen, sie werden es nie verstehen. Doch unsere Ehre wird nie vergehen. Alles, was wir fühlen, sie werden es nie verstehen. Doch unsere Ehre wird nie vergehen. Sie denken nicht an Deutschland, nur an die fremde Welt. Fette Autos und Immobilien, sie zählen schon ihr Geld. Und manches fette Sponsenschwein nennt sich noch Patriot. Doch ich schwöre dir, es kommt die Zeit, da sind sie auch in Not. Alles, was wir fühlen, sie werden es nie verstehen. Doch unsere Ehre wird nie vergehen. Alles, was wir fühlen, sie werden es nie verstehen. Doch unsere Ehre wird nie vergehen.